nicht mehr. Du wärst mir einfach egal, dann wärst du nur ein Name, nur irgendeine Zahl. Manchmal wünsche ich mir, du wärst mir einfach egal, dann wärst du nur ein Name.